Im Zusammenhang damit, dass der US-Außenminister wagemutig die höchste Würde der TVJK verleumdete, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der TVJK am 19. Januar die Fragen eines Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt. Am 17. Januar sagte der US-Außenminister Kerry in einem Gespräch beim Weltwirtschaftsforum Davos arrogant, dass die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea es zum Ziel habe, den Atomwaffen Nordkoreas und der tollkühnen und unerprobten Potenz seines hetzerischen Diktators gewachsen zu sein. So verletzte der gemeinste Mann Kerry wagemutig die höchste Würde der TVJK. Das ist bloß die Klage eines armseligen Menschen, der den dummen Traum vom Zusammenbruch der TVJK nicht verwirklichen konnte und nur mit der elenden Niederlage in der Auseinandersetzung mit diesem Land einen schändlichen Untergang erleben wird. Die TVJK hält die arrogante Rede von Kerry für eine absurde Sophisterei eines Verlierers, der über die blendende Entwicklung der TVJK zur Atom- und Militärmacht im Osten erschrocken ist und vor großer Angst und Unruhe zittert. Kerry soll lieber in aller Ruhe seine Sünden beichten, während seiner Amtszeit mit der extremen feindseligen Korea-Politik die TVJK-USA-Beziehungen und die Lage der Region höchst verschlechtert zu haben. Diejenigen, die die höchste Würde, die die TVJK für lebenswichtig hält, selbst im geringsten antasten, würden dafür schwer büßen müssen.